ein deutsches Märchen. Molly und der Riese. Es war einmal ein Bauer mit seiner Frau und seiner Tochter. Der Bauer war arm und machte sich Sorgen, wie er seine Familie ernähren könnte. Eines Nachts... Gibt es noch etwas Essen für morgen? Nein, aber keine Sorge. Es gibt noch ein paar Kürbisstücke, die ich gerettet habe. Ich werde eine Suppe machen. Wir haben eine heranwachsende Tochter. Sie braucht Nahrung. Wenn wir so weitermachen, wird das arme Kind verhungern. Was soll ich tun, wenn ich nur etwas mehr Geld verdienen könnte? Ah. Die Bauerntochter Molly hörte das Gespräch zwischen ihren Eltern. Sie wollte ihrem Vater unbedingt helfen. Also beschloss sie, tief in den Wald zu gehen, um einige Beeren zu sammeln, die sie nach Hause bringen wollte. Ein paar zum Verkaufen und den Rest zum Essen. Als ihre Eltern fest eingeschlafen waren, schlich sie sich hinaus und ging in den Wald. Sie ging den ganzen nächsten Tag weiter, bis sie kurz vor Sonnenuntergang einen schönen Obstgarten voller reifer, schöner Beeren und Früchte aller Art sah. Meine Güte, dieser Obstgarten ist wunderschön. Die Menge an Obst, die ich hier ernten kann. Ich könnte damit viel Geld verdienen. Doch halt! Molly bemerkte ein riesiges Häuschen neben dem Obstgarten. Das Haus war viel, viel größer als ein normales Haus von Menschen. Oh, von seiner Größe her sieht das Haus aus wie ein Riesenhäuschen. Aber ich muss die Früchte holen. Molly ging voran und klopfte mutig an die Tür. Die Frau des Riesen öffnete sie. Wer ist da? Hier unten, Ma'am. Oha. Die Frau des Riesen war freundlich. Sie ließ Molly hinein. Und hörte Mollys Geschichte. Nun, du kannst etwas Obst mitnehmen, wenn du willst, aber beeil dich. Danke, Ma'am. Mutter, sie sieht so hungrig aus. Lass sie mit uns zu Abend essen. Was ist, wenn dein Vater zurückkehrt? Du weißt, er hasst Menschen. Aber Mutter, sie sieht so verhungert aus. Sie muss in meinem Alter sein und... In Ordnung. Bitte, iss dieses Essen, aber beeile dich, denn mein Mann mag keine Menschen. Molly nahm das Essen dankbar an, aber gerade als sie anfing zu essen, kam der Riese nach Hause. Ich rieche einen Menschen hier. Sie ist nur ein Mädchen im Alter unserer Tochter. Lass sie doch, lass sie doch. Ja, Vater, bitte. Der Riese dachte sofort an einen Trick. Wenn du es sagst, meine Liebe, bitte, fühl dich wie zu Hause. Tatsächlich ist es spät, also schläfst du heute bei uns. Aber morgen gehst du wieder nach Hause. Der Wald ist doch ein gefährlicher Ort. Sie kann in deinem Zimmer schlafen, oder? Ja, Vater. Danke. Und hier ist ein kleines Geschenk für dich. Meine Tochter hat eine goldene. Aber da ich im Moment keine andere goldene habe, trage bitte diese. Die Frau und die Tochter des Riesen waren sehr glücklich. Aber Molly war viel zu clever, um die plötzliche Güte des Riesen zu glauben. Als also die Tochter des Riesen schlief, stand Molly auf, zog einige gigantische Kissen unter ihre Decke, dann legte sie die goldene Halskette der Tochter des Riesen um sich selbst und legte ihre blumige um die Tochter des Riesen. Bald kam der Riese. Er konnte nicht erkennen, wer seine Tochter und wer Molly war. Also roch er herum und dachte, dass seine eigene Tochter Molly sei wegen der Blumenkette. Er schlug zu und schüttelte sie hart. Seine Tochter wachte davon auf. Vater! Was? Bist du das? Du hast die Halskette gewechselt. Vater, du hast uns angelogen. Ich dachte, du würdest nett zu ihr sein. Wie gemein von dir. Nein, nein, meine Liebe. Während der Riese damit beschäftigt war, seine wütende Tochter zu beruhigen, sah er Molly mit einem so schrecklichen Blick an, dass sie in den Wald flog. Sie lief schnell, sie lief weit weg, sie lief die ganze Nacht, bis sie schließlich zu einer Zugbrücke kam, die hochgezogen war. An einem Baum hing ein Seil mit einem Brett. Molly war natürlich sehr leicht und agil. Also packte sie das Seil und schwang sich auf die andere Seite. Sie befand sich in einem Königreich. Im Gespräch mit ein paar Leuten fand sie bald heraus, dass der Riese das Volk des Königreichs beunruhigte. Und deshalb zogen sie die Zugbrücke hoch, um den Riesen fernzuhalten, weil sie wussten, dass der Riese zu schwer sein würde, sich mit dem Seil hinüberzuschwenken. Molly verlangte, den König des Landes zu sprechen. Oh! So, du hast den Riesen ausgetrickst? Ja, Eure Hoheit. Aber ich muss jetzt zurück nach Hause. Der einzige Weg, den Riesen dauerhaft fernzuhalten, ist, wenn wir sein Schwert bekommen, in dem seine Stärke liegt. Sonst wird es unmöglich sein, den Wald zu durchqueren, um deine Eltern zu erreichen, ohne dass der Riese uns zuerst erwischt. Eure Hoheit, erlaubt mir es zu versuchen. Wirklich? Ich werde alles tun, um zu meinen Eltern zurückzukehren. Ich habe ihn einmal überwältigt. Ich werde es wieder tun. Ich verspreche dir, dass du und deine Eltern, wenn du sein Schwert holst, nie wieder arm sein oder Hunger haben werden. Danke, Eure Hoheit. Macht mir ein falsches Schwert, das genauso aussieht wie das des Riesen. Also machte sich Molly auf den Weg. Sie wartete bis Sonnenuntergang und darauf, dass die Lichter im Haus des Riesen erloschen, und schlich sich dann in sein Zimmer. Sie entfernte vorsichtig das Schwert, das über seinem Bett hing, und ersetzte es durch das gefälschte. Dann warf sie das Schwert aus dem Fenster zu den Soldaten des Königs, die draußen warteten. Das Schwert klirrte und der Riese wachte auf. Er schnappte sich Molly. Du dachtest, du würdest mich überwältigen, oder? Wie kannst du es wagen? Nun, ich habe dich einmal überwältigt, nicht wahr? Aber nicht diesmal. Ich werde dich bestrafen. Wie? Du weißt doch nicht einmal, wie du mich bestrafen kannst. Wirklich? Wenn du denkst, dass du so klug bist, sag mir, wäre ich an deiner Stelle gewesen, wie hättest du mich denn bestraft? Ich hätte dich in die Küche gebracht, dich in einen großen, gigantischen Sack mit Nadel, Faden, Hund und Katze und Schere gesteckt. Dann hätte ich dich an einen Nagel gehängt und wäre in den Wald gegangen, um den dicksten Stock zu holen. Und dann würde ich den Sack an einem Stock über den Waldboden ziehen. Oh, wie das wehtun würde. Perfekte Bestrafung, weißt du? Sehr gut. Rein mit dir. Der Riese ließ den Sack am Nagel hängen und ging, um einen Holzstab zu schneiden. Der Hund, die Katze und Molly machten so viel Lärm im Sack und zappelten im Sack so sehr, dass die Töpfe und Pfannen in der Küche herunterfielen und die Frau des Riesen aufwachte. Sie ging in die Küche und sah den zappelnden Sack. Wer ist da? Dein Mann hat uns hierher gebracht. Ach, wenn du nur die Magie sehen könntest, die wir sehen können. Aber dein Mann wollte nicht, dass du es siehst. Was kannst du sehen? Bitte sag mir, welche Magie kannst du sehen? Ich bitte dich, sag es mir. Dazu musst du erst hier reinkommen. Okay, das mache ich. Die Frau des Riesen war so neugierig, dass sie alles getan hätte, um die Magie zu sehen, die die Kreatur im Inneren sah. Also Molly nahm die Schere und schnitt den Sack auf. Die Frau des Riesen stieg hinein. Molly benutzte schnell Nadel und Faden, nähte den Sack zusammen und ließ ein kleines Loch frei. Ma'am, Sie waren einmal nett zu mir. Aber Ihr Mann ist wirklich gemein. Er liebt es, Menschen zu belästigen. Sehen Sie selbst, was er mit mir gemacht hat. Dann lief Molly weg. Der Riese kam nach Hause, legte den Sack auf den Stock und versuchte, ihn zu ziehen. Durch das Loch im Sack konnte seine Frau alles sehen. Ah, du bist ein Mensch. Ich werde dir zeigen, wie du mich überwinden kannst. Ich hasse Menschen. Und bevor meine Frau aufwacht, werde ich dich wegbringen und dir Schmerzen bereiten. Die Frau des Riesen schnitt den Sack mit der Schere auf und stellte sich auf. Der Riese fühlte, dass etwas nicht stimmte, als er versuchte, den Sack zu ziehen. Er drehte sich um und sah seine Frau wütend da stehen. Du hattest versprochen, nie wieder einen Menschen zu verletzen. Sie versuchte doch, mein Schwert zu stehlen. Damit du nie wieder einen Menschen verletzen kannst. Du verdienst es. Ich werde das Schwert selbst wegwerfen. Nein, Liebling, es sollte doch nur Spaß sein. Die Frau des Riesen warf das Schwert weg. Aber sie wussten natürlich nicht, dass Molly das Echte bereits genommen hatte. Der König war so erfreut, dass er dafür sorgte, dass Mollys Eltern in ihr Königreich kamen, wo er ihnen ein riesiges Feld zum Anbau von Getreide gab. Molly und ihre Eltern kannten nie wieder Hunger. Molly war mutig, immer wachsam und klug. Sie gab nie auf, auch als der Riese sie bedrohte. Also endlich passierten ihr erfreuliche Dinge.